Meine Damen und Herren, das Hörspiel Zellengenossen des polnischen Autors Janusz Andermann entstand vor dem 13. Dezember 1981, dem Tag, als in Polen das Kriegsrecht verhängt worden war. Andermanns Farce transportiert mosaikhaft Grundzüge der polnischen Situation. Wenn er in seinem Stück die Dinge auf den Kopf stellt und zwei geschasste Parteifunktionäre Haltungen und Rituale von Solidarność übernehmen lässt, zieht seine Kritik unüberhörbar nach beiden Seiten und macht zugleich auf die Absurdität der Lage aufmerksam, an der sich jetzt nach der scheinbaren Aufhebung des Kriegsrechts nur wenig geändert hat. Hören Sie Zellengenossen, eine Hörspielfarce von Janusz Andermann, aus dem Polnischen von Peter Lachmann. Regie führt Klaus Mehrländer in einer Produktion des WDR. Alle weg. Sieht so aus. Meinst du wirklich? Halt den Rand und bleib hier. Könnte mal nachschauen, ob die Luft rein ist. Bleib unterm Tisch. Zieh die Tischdecke ein bisschen weiter runter, uns darf hier keiner sehen. Ich schau doch lieber mal nach. Ich sag dir doch, duck dich und bleib hier hocken. Wenn die uns finden, sind wir geliefert. Starschek. Starschek. Bist du verrückt? Willst du, dass uns alle hören? Ich rufe doch bloß Staschek. Er sollte sich unterm Rednerpult verstecken. Staschek ist eben kein Verlass. Ich habe ihn beobachtet, als alles gelaufen war. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Dieser Hundesohn. In der Pause hat er fest mit mir verabredet, dass er sich unterm Pult versteckt. Ach, du kennst doch Staschek. Der hatte immer schon Schiss, wenn es brenzlig wurde. Weißt du nicht mehr, wie das 1956 war, als Vladek zurückkam? Eine Woche lang ging Staschek ihm aus dem Weg. Er dachte, Vladek wäre ihm immer noch wegen der Anschuldigung von damals Gram, Revisionismus und Rechtsabweichlertum. Aber Vladek war gar nicht so nachtragend. Die kannten Gomulka alle schlecht. Ich hatte keine Angst vor ihm. Und ich bin immer gut damit gefahren. Staschek hatte immer nur vor den Juden Bammel. Erinnerst du dich noch, was er 1968 mit denen angestellt hat? Ich schaue jetzt doch mal eben nach. Sei vorsichtig. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist? Nichts. Ich dachte nur, da wäre ein lebendiger Mensch dabei. Ist das nur die Büste von... Und wie steht's? Alles klar. Keine Menschenseele. Das Licht brennt immer noch. Wie üblich. Von Sparen haben die noch nie was gehalten. Das sind doch nicht deine Stromkosten, oder? Sollen wir hier vielleicht im Dunkeln sitzen? Trotzdem. Das ist eine Verschwendung. Du. Wir haben auch die Fernsehkameras vergessen. Vielleicht kommen sie die noch holen? Das ist unwahrscheinlich. Bei unserem Mietek vom Fernsehen stimmte die Bilanz noch nie. Nächstes Mal bringen die neue Kameras mit. Oh. Das nicht meinen wir. Oh Gott. Du, wie wär's mit einem kleinen Imbiss, bevor wir an die Arbeit gehen? Aber für eine Arbeit? Denk doch an unseren Plan. Wir müssen mit dem Barrikadenbau beginnen. Wenn wir einen Streik organisieren, brauchen wir vor allen Dingen eine Barrikade. Und wenn wir erstmal eine Barrikade haben, dann kann uns keiner mehr. So leicht werden die mich nicht los. Ja, trotzdem brauchen wir eine Barrikade. Das ist einfach eine historische Notwendigkeit. dann geht eben kein Weg drumherum. Auf die Barrikaden. 3, 4. Arbeitendes Volk. Auf die Barrikaden. Arbeitendes Volk. Außerdem brauchen wir irgendwelche Parolen. Und Transparente. Proletar. Proletarier aller. Verdammt, ich krieg's nicht mehr zusammen. Vor lauter Stress. Keine Bange, wir erfinden schon noch was. Und ein Zettel muss an die Tür, dass der Sitzungssaal besetzt ist. Wir streiken und fordern die sofortige Aufnahme von Verhandlungen mit uns. Wir werden das ZK so lange besetzt halten, bis man uns wieder einsetzt. Glaubst du wirklich, die holen uns wieder zurück ins Büro? Sie müssen. Du, das heißt, dass wir auch ein Streikkomitee gründen müssen. Stimmt. Fast hätten wir es vergessen. Fragt sich nur wie. Zu zweit. Ich schlage vor, wir gründen das noch vor dem Imbiss. Ein Streik ohne Streikkomitee, das hat's noch nie gegeben. Na, könnten wir nicht beides in einer Instanz sein? Streikkomitee und Streikende? Oh, irgendwie ist das suspekt, aber ja, was bleibt uns anderes übrig? Also dann schlage ich vor, wir schreiten sofort zur Wahl. Wer führt Protokoll? Ja, das ist eine schwerwiegende Entscheidung. Ich schlage vor, du. Warum ich? Weil du die schönere Handschrift hast. Ich habe mir nur einen ausgeprägten Namenszug zugelegt. Also, protokolliere ich. Aber unterschlage ja nichts. Das ist ein zeitgeschichtliches Dokument. Wo denkst du hin? Wir schreiten also zur Wahl des Vorsitzenden des Streikkomitees. Ich schlage für diesen Posten meine Person vor. Warum deine Person? Ich will Vorsitzender sein. Du kannst Mitglied werden. Ich will aber nicht Mitglied werden. Ich verlange den Vorsitz. Ich für meine Person bestehe darauf. Dann losen wir eben. Ich bin zum Kompromiss bereit. Hast du eine Münze? Ich habe nichts außer 2000ern. Ich habe auch noch 2000er. Nee, da habe ich noch einen 1000er. Tja, dann losen wir halt mit einem 1000-Slotti-Schein. Achtung, ich werfe meinen. Na, dann ist aber meine Seite die mit dem komischen Onkel, ja? Mit diesem Kopernikus. Er hat unheimlich lange Zotteln, was? War damals so üblich beim Klerus. Ich nehme die Zielscheibe auf der Rückseite. Achtung, ich werfe. Warte, und wer soll dann Vorsitzender werden? Welche Seite gewinnt? Ist doch arschklar. Wenn der Kopernikus oben zum Liegen kommt, dann bin ich's. Liegt die Zielscheibe oben, dann du. Hm? Achtung. Ja, mach schon. Der sinkt aber verdammt langsam. Der fällt und fällt und fällt. Da, jetzt. Du, der ist spurlos verschwunden. Gerade war er doch noch da. Kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Dem Slotti ist alles zuzutrauen. Sag mal, hast du ihn vielleicht? Ich meine, du weißt, wie das heutzutage ist. Was für eine Meise. Was soll ich mit dem Zeug? Als ob ich nicht genug davon hätte. Wir müssen ihn suchen. Da, hinterm Stuhl hat er sich verkrümelt. Ziemlich schräge Flugbahn. Und, wer ist geworden? Na, wer? Komisch. Er steht genau auf der Kante. Zeig mal. Da. Tatsächlich. Verdammte Scheiße. Sollen wir nochmal losen? Nö, das gilt. Geht klar daraus hervor, dass wir halbe Vorsitzender des Streikkomitees geworden sind. Du bist die eine Hälfte, ich die andere. Zusammen sind wir der ganze Vorsitzende. Also, ich nehme die Ergebnisse der Wahl zum Vorsitzenden des Streikkomitees zu Protokoll. Uns ist schon wieder ein Fehler unterlaufen. Was ist passiert? Wir haben keinen einzigen Experten. Verdammt! Daran haben wir in der Eile gar nicht gedacht. Was machen wir jetzt? Uns wird schon was einfallen. Wenn Staschek nicht versagt hätte, wären wir jetzt aus dem Schneider. Der? Staschek ist der geborene Experte. Er hat doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und? hätte schon seinen Mann als Sachverständiger gestanden. Was haben die Prolos bei ihren Streiks denn noch alles inszeniert? Die Messen. Die hatten doch immer so eine super Messe mit dem Pfaffen. Glaubst du wirklich, wir könnten hier eine Messe lesen lassen? Hä? War ja nur ein Vorschlag. Oder glaubst du, ohne Messe hat so ein wilder Streik keine Erfolgschance? Das habe ich nicht gesagt. Lass die Messe mal weg. Wir müssen Erfolg haben. Wir müssen uns konsolidieren. Wir müssen die Reihen enger zusammenschließen und wir werden siegen. Es hat oft genug dramatische Augenblicke in der Geschichte unserer Partei gegeben. Noch nie waren wir gezwungen, zur Streikwaffe zu greifen. Aber mit einem Streik kann gar nichts schiefgehen. Das ist eine Wunderwaffe. Du siehst doch selber, bei denen lief auch alles wie am Schnürchen. Ah. Ja, das stimmt. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Sie hätten uns wenigstens einen Botschafterposten geben können. Aber gleich so ruppig einfach über Bord werfen. Ach nee. Ich als Botschafter? Wie stellst du dir das vor? Sie müssen uns zurückberufen. Wir werden streiken bis zum vollen Erfolg. Meine Frau hat gesagt, wenn ich mich von denen schassen lasse, darf ich mich bei ihr nicht mehr sehen lassen. Ich bleibe mein ganzes Leben in diesen Marmorgemächern, hat sie gesagt. Mich vertreibt hier keiner. Na, du kannst doch in eins von deinen anderen Häusern gehen. Sie hat sich alle Schlüssel unter den Nagel gerissen. Hat sie versteckt. Wir können mehr rausrücken. Als sie immer den Verdacht hatte, ich würde mir die Flittchen in diese Villen holen. Die haben ja ganz verkehrte Vorstellungen. Als ob wir uns die Mücken von der Straße holen würden. Die lässt sich schon wieder rein, früher oder später. Wenn wir streiken, sind wir stark. Sie müssen uns wieder einsetzen. Du wirst sehen, die werden uns noch auf Händen zurück ins Amt tragen. Gott gib's! Verdammt! Das ist alles wegen diesem Stress. Essen wir was? Was schlägst du vor? Oh ja. Hier. Rollschinken. Cabanoschwürste. Ja, hier ist noch was. Meine Alte hat mir den ganzen Aktenkoffer mit Proviant vollgestopft. Als ich erfuhr, dass sie mich absetzen wollen, hat sich vor mir ein schwarzer Abgrund aufgetan. Bist du sicher? Werden sie uns zurückberufen? Na klar. Kopf hoch, Mann. Hier, sieh mal, was ich hier habe. Oh, Schnaps. Hast du was anderes erwartet? Die Prolos haben keinen Schnaps angerührt, als sie ihren Streik machten. Wenn sie einen mit einer Flasche erwischt haben, haben sie dem den Schnaps einfach ausgekippt. Weil die keinen Grips haben. Ohne Schnaps läuft nichts. Irgendeinen Treibstoff braucht der Mensch, oder? Aber rationiert. Täglich ein Gläschen. Mehr ist jetzt nicht drin. Prima, dass das klarer Wodka ist. Ich muss sagen, alles andere hat mir schon immer gestunken. Diese fiesen Cognacs, Aperitifs, Cocktails, die alle nach Seife und Pomade stinken, fand ich immer zum Kotzen. Geht nichts über einen ehrlichen polnischen Wodka. Das galt für mich schon damals im Krieg, als wir alle noch in den Wäldern saßen. Ja, die gute alte Partisanenzeit. Ja. Ich mag auch nur Clown. Wodka muss Wodka bleiben. Unverfälscht und rein wie die Natur. Ich hab nur ein Glas. Nimm du's. Na dann. Auf unseren Streik. Ist ein Happen Wurst dazu. Hier. Geht nichts über eine Cabanas. Verdammt gut, dieser Klare, hä? Daran halte ich mich. Seit dem Krieg. Seit der Zeit in den Wäldern. Glaubst du, Manjek kommt mit dem blauen Auge davon? Die knöpfen sich den jetzt erst richtig vor. Verrückten werden die kein Haar krümmen. Damit kannst du heute keinen Eindruck mehr schinden. Greifen wir dem noch mal unter die Arme, wenn wir wieder drin sind? Klar doch. War ein prima Kerl. Mit Fantasie. Ja. Der wusste, was man aus seinem Leben machen kann. Ach so. Gestärkt können wir jetzt ans Werk gehen. Ans Werk? Ach so. Ja, ja, ja. Wohin sollen wir denn die Barrikade stellen? Und hier wäre ein geeigneter Platz. Vorm Fenster. Du, hör mal. Warum brüllst du denn so? Was ist denn? Wir brauchen Journalisten. Die müssen über uns berichten. Die Protos hatten auch ihre Zeitungsplätze. Die waren aber fast alle aus dem Westen. Ich glaube kaum, dass die zu uns kämen. Na. Und unsere Jungs? Die kannst du abschreiben, diese Scheißkerle. Denen ist nicht mehr zu erwarten. Außerdem lieber alles in der Zensur hängen. So eine Scheiße. Du? Du brüllst ja schon wieder. Die haben eine eigene Zeitung. Sollten wir nicht auch eine Zeitung rausgeben? Zeitung? Kannst du drucken? Wir haben ja nicht mal eine Druckmaschine. Ohne Zeitung sind wir aufgeschmissen. Die Gesellschaft muss über unseren Streik voll ins Bild gesetzt werden. Also. Man hätte den Chef von diesem Ober verlacht. Den hätte man nicht so triezen sollen. Das wäre jetzt genau der richtige Mann für uns. Von wegen triezen. Viel zu sanft haben wir diese Typen angefasst. Man hätte mit diesem Verein von Anfang an reinen Tisch machen sollen. Die haben uns reingerissen. Ich habe meinen Standpunkt oft genug erläutert. Aber keiner wollte auf mich hören. Alle waren dagegen. Wenn wir die einlochen, heult der Westen gleich wieder auf und die Kredite können wir uns dann vom Mond holen. Ah ja, und jetzt sitzen wir in der Scheiße. Ich sag dir, diesem Oberpfaffen hätten wir voriges Jahr kein Einreisevisum geben dürfen. Danach ging es erst richtig los. Plötzlich haben die Leute Oberwasser bekommen. Ich habe oft genug davor gewarnt. Ich habe meinen Standpunkt verteidigt. Aber auf mich wollte ja kein Schwein hören. Jetzt haben wir den Beweis. Wie sollten wir das denn verhindern? Was glaubst du, wie sich der Westen dann gebärdet hätte? Die Kredite wären auf jeden Fall futsch gewesen. Und obendrein wären die Leute sofort auf die Barrikaden gegangen. Dann wären sie wenigstens sich in den Betrieben hocken geblieben. Auf der Straße hätten wir die im Handumdrehen im Griff gehabt. Wir hätten jetzt längst wieder unsere Ruhe und Ordnung. Glaubst du, so eine Barrikade reicht, Dicke? Ich hab's ganz schön geschlaucht. Kann sich wirklich sehen lassen, ne? Hält was aus. Ja. Machen wir eine kleine Verschnaufpause. Wir müssen jetzt auch die Forderungen formulieren, Herr Vorsitzender. Und an die Tür anschlagen, Herr Vorsitzender. Sie sollen von Anfang an wissen, dass hier Nägel mit Köpfen gemacht werden. Besetzungsstreik. Gib mir den Zettel. Das schreibe ich schon selber. Die Zeit rennt, die Beratungen gingen bis in die späte Nacht, wird bald hell. Sollen wir nicht lieber gleich auf die Barrikaden steigen? Sicher ist sicher. Stimme Ihnen zu, Herr Vorsitzender. Zieh mal das Leinen vom Präsidiumstisch. Wir können es hinter der Barrikade auf den Boden legen. Sollen wir etwa auf dem Boden sitzen? Vom Stuhl rutscht man zu leicht runter, wenn die uns erst mal anpacken. Das wollen wir doch nicht hoffen. Ja. Bisschen hart, ne? Also, kann losgehen. Dann fang an. Womit? Mit den Forderungen. Ah ja. Wir, das Streikkomitee, hast du? Mhm. Streikkomitee fordern im Namen, in wessen Namen treten wir eigentlich auf? Eigenen Namen natürlich. Das kann man doch so nicht hinschreiben. Warum denn nicht? Puh, und Nummer eins, dann schreib's doch. Erste Forderung. Wir, das Streikkomitee des Politbüros, fordern im eigenen Namen energisch die sofortige Zurückberufung? Klingt das nicht ein bisschen zu hart? Wir müssen hart bleiben. Sonst sind wir für immer weg vom Fenster. Also gut. Schreib mal jetzt die zweite Forderung auf. Punkt 2. Wir, das Streikkomitee des Politbüros, fordern im eigenen Namen energisch... Das hatten wir doch schon in Punkt 1. Was können wir denn noch mehr fordern? Sie sollen uns zurückberufen, alles andere regeln wir schon selber. Ist doch so, oder, Herr Vorsitzender? Jawohl, Herr Vorsitzender. Wir lassen uns erst gar nicht auf lange Verhandlungen ein. Auf Einberufung und Entsendung einer Regierungsdelegation können wir also verzichten. Kein langes Palaver, Sie sollen uns zurückberufen und basta. Dann nichts wie los und den Zettel an die Tür hängen. Sie sollen wissen, was hier gespielt wird. Übernimmst du das? Und was, wenn die mich vor der Tür erwischen? Und abschieben? Soll ich vielleicht zu Hause weiter streiken? Oder im Knast? Ist doch niemand da. Also geh schon, tu mir den Gefallen. Ja, schön. War ja schon immer in der Schusslinie. Und womit soll ich den Zettel anpinnen? Du brauchst einen kleinen Nagel. Oder eine Nadel. Eine Krawattennadel, aber die ist aus Gold. Na und? Wenn die uns wieder einsetzen, holst du sie dir zurück. Ach, glaubst du, die ist da noch da? Das ist immerhin reines Gold. Dann beschaffe ich dir einen ganzen Container voller goldener Krawattennadeln, wenn wir erst wieder im Amt sind, Mann. Du willst nicht mal eine lumpige Nadel für unsere große Sache einsetzen? Wart hier auf mich, ja? Kann ich mich auch wirklich drauf verlassen? Wo sollte ich denn hin? Natürlich warte ich. Du, Vorsitzender! Brüll doch nicht so! Dich nicht so. Hier ist keiner. Hab den Schrieb jetzt befestigt. Jetzt können Sie meinetwegen kommen. Wir bestreiken den Plenarsaal und damit hat sich's. Wir bestreiken ihn so lange, bis Sie uns wieder zurückberufen. Da wäre noch ein kleines Problem. Was für ein Problem? Die Prolos haben in jedem Betrieb die weiß-rote Flagge gehisst, solange sie streikten. Naja, das war bei denen das Wahrzeichen für ihren Streik. Wir müssen auch einen hissen. Das ist leichter gesagt als getan. Denkst du, ich gehe jetzt und suche das ganze Gebäude nach einer Nationalfahne ab? Am Ende bleibe ich noch irgendwo hängen. Wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Aus dem Tuch vom Präsidiumstisch, da könnte man doch vielleicht... Rot allein geht nicht. Da muss noch weiß rein. Jetzt wäre wieder einer fällig. Vielleicht habe ich da eine Idee. Sofort. Ist ein Stück Wurst dazu. Geht nichts über Kammernaschwurst. Da kann keiner das Wasser reichen. Erst wollten wir nur einen einzigen nehmen. Jetzt haben wir schon jeder 100 Gramm Intus. Dann machen wir doch gleich kurzen Prozess mit der ganzen Flasche. Weg ist weg. Einverstanden. Aber gerecht aufteilen. Christlich. Oh. Gerechter geht's nicht. Halbe, halbe. Sozialistisch. Ich glaube, jetzt habe ich eine Idee. Wirklich? Nein. Nee. Nee, noch nicht. Doch, wir könnten aus diesem Tuch ein Stück für die Fahne rausschneiden. Ich hab dir doch gesagt, rot allein geht nicht. Damit kommen wir nicht an. Immer mit der Ruhe, ich denke ja schon weiter, nicht? Man braucht jetzt nur noch einen dicken, waagerechten Strich zu ziehen und in der oberen Hälfte mit dem Kugelschreiber weiß draufschreiben. Tolle Idee. Kommt vom Sprit. Drück ein bisschen zur Seite, damit ich den Zipfel fassen kann. Hm? Mann, was produzieren die jetzt nur für einen Stoff? Reißt wie Papier. Die wollen eben alle nicht mehr richtig arbeiten. Wenn gestreikt werden soll, dann ist jeder der Erste. Schöne Arbeiterklasse haben wir uns da rangezogen. Guck mal hier, der Kugelschreiber. Ach so. Toll. So rum im Bikini und so rum nackig. So rum im Bikini, so rum nackig. Nicht übel, was? Nee. Haben wir eine ganze Kollektion von den Dingern. So rum im Bikini, so rum blanke Titten. Jetzt müssen wir sie nur noch hissen, aber wo? Die Prolos haben das normalerweise über dem Werktor gemacht. Da könnten sie zum Fenster aushängen, oder? Ich schlage vor die Tür. Ist ja sozusagen unser Fabriktor. Jetzt bist du aber mal dran. Woran soll ich den Fetzen befestigen? Vielleicht an meinen Hosenträger? Gute Idee. So. Das wär's, oder? Fehlt noch etwas? Warte. Ich muss mal alles durchschicken. Die Barrikade hätten wir, die Forderungen hätten wir, die Fahne hätten wir. Wenn wir Leute von auswärts reinlassen oder nicht? Was für Leute von auswärts? An die Werft durften doch auch eine ganze Menge Leute kommen. Betriebsfremde, aus der Presse, Literaten zum Beispiel. Filmregisseure dieser Weiler. Glaubst du wirklich, zu uns würden auch Literaten kommen? Ja. Gehen wir auf den Versuch an. Wenn man einen entsprechenden Beschluss fassen würde, dann würden bestimmt ein paar zu uns finden. Die könnten dann auch ein Buch über uns schreiben. Ich denke da zum Beispiel an Weiler oder an... Das ist ein Gedanke. Natürlich brauchten wir auch extra Passierscheine, genau wie auf der Werft. Das ist gar kein Problem. Wird gemacht. Damit könnten wir gleich morgen beginnen. Nur keine Hektik. Ach, na? Wie steht's? Alles klar. Wir streiken also. Ist es so oder nicht? So ist es. Wir streiken. So. Ja. Es wird langsam hell. Bist du nicht müde? Und ob. Aber wir dürfen jetzt nicht einschlafen. Die würden uns vor die Tür setzen. Wir müssen wach bleiben. Wachsam. Wie immer. Wir könnten uns ablösen. Nur nicht. Wir müssen auf breitester Front wachsam bleiben. Allein würdest du das nicht schaffen. Stimmt auch wieder. Wo mag Nostaschek stecken? Ach, was soll's. Er war schon immer ein Versager. Leugt das nicht. Er war mal unheimlich stark. Wird eben auch nicht jünger. Mir tut er leid. Wir haben alle zusammen den Grundstein gelegt. Wir haben den Aufbau geleistet. Und plötzlich fiel er um. Lass ihn. Er ist jetzt weich geworden. Wir müssen uns allein helfen. Wie sieht's denn hier aus? Wie nach einer Saalschlacht. Ja, haben Sie die Forderungen denn nicht gelesen? Draußen an der Tür. Wissen Sie denn nicht, dass hier gestreikt wird? Gestreikt? Hier? Forderungen? So einen Stuss soll ich auch noch lesen. Habt ihr den Fetzen da rausgehängt? Allerdings, das ist die Nationalfahne als Wahrzeichen unseres Streiks. Steht doch drauf. Herr Jesus Maria, die gute Tischdecke haben Sie auch ruiniert. Ich werde euch euren Streik austreiben. Ich werde euch Beine machen. Na, hören Sie mal. Nach Hause, fasst euch die Mitte. Das Streikkomitee. Erlauben Sie sich. Und die Vorsitzende. Was? Ich werde euch Mores lernen, von wegen Streikkomitee. Ab nach Hause, habe ich gesagt. Seit gestern arbeitet ihr nicht mehr hier. Wir protestieren. Ich warne euch, ich fasse nicht mehr lange. Ich jag euch raus. Den ganzen Saal habt ihr auf den Kopf gestellt. Gute Frau, ich möchte da hier etwas sagen. Hier ist nichts mehr zu holen, guter Mann. Das war mal euer Arbeitsplatz. Ich sag's zum letzten Mal. Ach so. Nach Hause! Jetzt! Ja, ja. Raus, raus, raus! Oh, oh Jesus. Meine Tasche. Komm. Komm. Das ist ja wohl... Aktenköfferchen. Und fast nichts. Wie man hier... Nach dir. Richtiger Saustall ist das hier. Jetzt kann unser eins wieder in die Knie gehen und sich abrackern. Ein richtiger Saustall. Das ist alles, was sie hinterlassen haben. Und unser eins hat die ganze Arbeit. Na, sowas. Ach. Den Gruß lass erschallen zum ewigen Ruhm, zum Herzen, das allen schlägt in St. Peters Dom, zu ihm, der die Schlüssel des Himmelreichs hält und den sich Gott zum Hirten der Kirche hat bestellt. Wir sind ihm ergeben mit Herz und mit Hand, der Gut, ja und Leben, so willig setzt zum Pfand. Die Stürme lasst wehen, was hat's denn für Not? Der Fels wird doch bestehen, sein fester Grund ist Gott. Die Stürme lasst wehen, sein fester Grund ist Gott. Sie lehnt in uns weiter, deine Märchenfigur, erstell deine Profin, die schlaflosen Lieder. Dein Name klingt noch immer wie ein Peitschenschlag in des Feindes Ohr. Der Name des Vorsitzenden, der Checker. Lebt in uns weiter, bewacht unseren Turm, bis zur letzten Stunde verehrt und geliebt. Was redest du denn da? Was soll denn das? So geht das jetzt schon 2 Tage. Was? Ach nicht, es ist nur ein Gedicht. Kenne ich aus meiner Jugend. War mal mein Lieblingspoem. Ja. Und du? Alles klar? Alles klar. Wieder da, wie du siehst. Haben sie dich angemessen behandelt? Mit Respekt? Versteht sich. Mit Respekt. Endlich komme ich wieder zurück und du sitzt immer noch genauso da. Wie in Trance, redest in Versen. Ich dachte wirklich schon, der ist nicht mehr verhandlungsfähig. Hm. Was ist das? Das ist ein Päckchen. Und ein Brief. Mann, du hast heute Schwein. Ja, kann man sagen, nicht? Was schreibt sie? Oh, immer das alte Lied. Sie können mir nicht mehr schicken, weil es nicht mehr zu kaufen gibt. Sogar Fleisch gibt's jetzt auf Karten. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Wenn wir Zeitungen annehmen würden, wüssten wir es längst. Aber du sperrst dich ja noch immer. Ich nehme erst dann wieder eine Zeitung in die Hand, wenn sie so aussieht, wie ich mir eine Zeitung vorstelle. Herrgott, was ist nur aus unserer Parteipresse geworden? Keiner mehr da, der den Burschen auf die Finger klopft. Na, na, na. Überzeug dich selbst. Diese Zeitungsfritzen benehmen sich unmöglich. Sind ja völlig auf dem falschen Dampfer. Wie das Blatt jetzt aussieht. Ja. Schande. Ich blick da nicht mehr durch. Zu unserer Zeit waren die Burschen immer zufrieden und wohlgelaunt. Für ein paar Groschen hat jeder von denen geschrieben, was man von ihm verlangte. Man brauchte denen überhaupt nichts zu diktieren. Die lasen unsere Gedanken. Obendrein waren sie noch zufrieden, hätten einem am liebsten die Hände geküsst. Die verdienen jetzt bestimmt ein paar Slottis mehr. Anders ist dieser Umschwung gar nicht zu erklären. Wir liebten es. Das harte Gesicht. Wir, die Menschen der neuen Epoche. Es war gestählt im letzten Gefecht. Dzerzhinskis Augen leuchteten vor menschlicher Wärme. Fleisch gibt's jetzt nur noch auf Karten, sagst du? Da steht so im Brief. Hör doch jetzt mal endlich mit diesen verdammten Gedichten auf. Was ist denn bloß in dich gefahren? Wer hätte das gedacht? Kaum sind wir weg und schon werden die Lebensmittel rationiert. Alles nur noch auf Karten. Wir haben jahrelang gelenkt. Gefestigt, begeistert. Und nie hat's an was gefehlt. Lebensmittelkarten. Unglaublich. Jahrelang. Jahrelang. Auf der anderen Seite erfordert das ständige Wachstum der Quantität und die Erweiterung unseres Aktionsradius eine Präzisierung und Neubestimmung der entsprechenden Aktivierungsbedingungen. Ja, das stimmt schon, aber das meine ich nicht. Die vielen Jahre, die wir an der Spitze waren. Und plötzlich diese Karten. Das werden die alles noch mal bitter bereuen. Wir werden uns noch auf Knien bitten, dass wir ins Amt zurückkehren. Aber dann wird es zu spät sein. Wie meinst du das? Was? Oder so. Ich meine, sie werden eines Tages kommen und die Bitte an uns richten, wieder ins Büro zurückzukehren. Das meine ich. Davon bin ich überzeugt. Sie werden schon noch kommen. Diese Karten. Was ist denn das hier? Was ist denn hier? Du! Brüll nicht wieder so. Das Bettchen ist fast leer. Nur ein paar Zwiebeln, ein paar hartgekochte Eier und Schluss. Ein Wurstzipfel. Das bedeutet, dass bei denen der Ofen aus ist. Meine Frau schreibt, sie würden mir alles schicken, was sie in der Stadt bekommen könnten. Die sitzen jetzt ganz schön in der Tinte. Sind wir vielleicht besser dran? Das habe ich nicht gesagt, aber immerhin. Sieh dir das nur an. Lumpi, ein paar Zwiebeln. Er ist da nicht drin. Ist noch kosten. Oh, da sage ich nicht nein. Mir knurrt der Magen. Danke. Können wir auch pausenlos fressen. Weißt du was? Ja, was ist? Wir haben damals einen schwerwiegenden Fehler begangen. Wir haben zu kleine Fressnormen verordnet. Das kann ich nur bestätigen. Aber wir hätten auch ahnen können, dass wir selber mal. Dafür ist am Gebäude nichts auszusetzen. Echte Ziegelmauern. Nicht diese ollen Zementblöcke. Um die internationalen Vorschriften kamen wir nicht rum. Ein Knast muss nun mal aus Ziegelstein sein, aus Gesundheitsgründen. Der Großbau in Kielce, mit dem wir vor kurzem begonnen haben. Unser letzter? Ist auch aus Ziegel. Ach, welches ein Trost. Wir haben vorgesorgt. Ich sehe schwarz. Wenn ich mal mehr auf die Päckchen verlasse, ist, wohin treiben die das Land? Wohin soll das alles noch führen? Weißt du was? Ja? Wir könnten einen Streik treten. Schon wieder? Wegen dieses Fressens. Wenigstens in einen Warnstreik. Was willst du denn dadurch erreichen? Mit einem Hungerstreik? Alles? Du bist nicht mehr ganz normal. Ich habe pausenlos Hunger und du willst mich für einen Hungerstreik gewinnen. Die Tour zieht heute nicht mehr. Wird sich zeigen. Die Bilanz wäre, normales Essen, ein Punkt für uns. Die Päckchen, zweiter Punkt für uns. Zusatzration, dritter Punkt für uns. Und dann noch die Zwangsernährung, vierter Punkt für uns. So könnten wir es vielleicht schaffen. Das normale Essen dürftest du doch während des Hungerstreiks gar nicht anrühren. Was? Was hätten wir denn dann davon? Zur Strafe kämst du noch in den Käfig. Dort könntest du dich mal richtig ausstrecken. In Einzelhaft, auf nackten Brettern. Ja, du hast recht, das habe ich mir nicht richtig überlegt. Ich habe auch Hunger. Möchtest du vielleicht ein hartes Ei? Ja, woher damit? Ja. Danke. Mein ist das trocken. Nicht zu trinken da? Erwähnen lasse ich es gar nicht. Läuft die Galle über, wenn ich nur dran denke. Ach, was würde ich jetzt für einen guten Tropfen geben? Kommt alles wieder. Wenn wir erstmal draußen sind, beschaffe ich dir einen ganzen Container voll Wodka. Den kannst du dir in den Swimmingpool einlaufen lassen und dann in Schnaps baden. Träumst du noch immer? Von welchem Swimmingpool redest du? Den können wir abschreiben. Wir haben doch alles beschlagnahmt. Lass das nur meine Sorge sein. Die werden dich noch mal auf Knien bitten, dass du alles wieder annimmst. Auch den Swimmingpool? Glaubst du wirklich? Auch den Swimmingpool. Und ich sage dir, du kannst ihn dir mit Wodka volllaufen lassen. Du! Warum brüllst du denn schon wieder so? Ich hab dir das Wichtigste noch nicht gesagt. Im Brief steht, Schnaps soll jetzt auch rationiert werden. Schnaps? Rationiert? Genau. Wie soll denn das gehen? Sie schreibt 1 Liter pro Kopf. Im Monat. Also jetzt blicke ich wirklich nicht mehr durch. Die bringen doch das gesamte System durcheinander. Die provozieren einen Kollaps. Wenn sie den Leuten den Wodka wegnehmen, kriegen wir nie wieder normale Zustände. Was bezwecken die damit? Wirst du vielleicht schlau daraus? Nee. Vielleicht wollen die nur erreichen, dass jetzt alle damit anfangen, Fusel zu brennen. Ja und? Was würde das bringen? Ja, dann könnten sie dem Sejm befehlen, dass die Abgeordneten im Schnellverfahren drakonische Strafen fürs Schwarzbrennen beschließen. Wäre das etwa keine fantastische Einnahmequelle? Und woraus sollen die Leute denn den Fusel herstellen? Hm? Zucker gibt's nur noch 1 Kilo im Monat. Kartoffeln kannst du mit der Lupe suchen. Oh ja. Ja. Wollen ja auch bloß. Naja. Schlaf, Major. Die Morgendämmerung naht. Du siehst, der Mond steht Wache. Schon das 6. Jahr schläft dein Sicherheitsdienst nicht. Hör doch endlich mit diesen Gedichten auf. Was hast du denn nur? Weißt du, ich muss dir was sagen. Ich habe diese Gedichte immer schon sehr gemocht. Ach, aber hast du nie ein Wort gesagt? Ja, es war auch nie die richtige Gelegenheit dazu. Unser einer war immer im Einsatz. Immer an der vordersten Front. Damals passte das irgendwie nicht ins Gesamtbild. Ich wollte immer schon, dass alles viel milder, mit viel mehr Wärme. Bin mal mit meinem alten Fahrrad an die Weichsel gefahren. Ach ja? Hab das Fahrrad in den Weidenbüschen abgestellt. Oder waren es Haselnussbüsche? Ich war damals noch jung. Ich hab mir gedacht, du wirst doch jetzt nicht etwa. Da kannst du ganz beruhigt sein. Vielleicht noch eine Zwiebel? Na schön, gib her. Danke. Oh, scharf. Ich überlege mir gerade, ob wir die Literaten nicht doch zu hart angefasst haben. Die werden noch viel fester an die Kandare nehmen müssen. Die haben uns doch gewaltig reingerissen. Na, stimmt schon, aber wenn wir es vielleicht mal auf die weiche Tour versucht hätten. Wenn ich wieder am Ruder bin, werde ich mal den Versuch starten. Mal sehen. Ausgerechnet bei denen, diese Schmeißfliegen. Du siehst doch selber, wie die sich jetzt aufführen. Als man ihnen 1949 gesagt hatte, sie sollten den sozialistischer Realismus machen. Da hat es keinen gegeben, der aus der Reihe getanzt hat. Damals wussten sie aber auch genau, wofür sie es tun. Kapierst du denn nicht? Jemand muss doch die Propaganda für uns machen. Die Zwiebel. So. Genug fertig mit dem Magen. Das soll gleich im Klartext sagen können. Du meinst, man sollte mal wieder was für die locker machen. Eben eine kleine Villa, Wagen mit eigenem Chauffeur, was? Ich würde alle in den Knast stecken. Und aus. Uns genügen die paar Loyalen. Heißt zwar immer, die anderen würden viel besser schreiben, aber wenn die erstmal in der Versenkung verschwunden sind, kann keiner mehr vergleichen. Dann werden die Schlechten die Besten sein. Aber die Bücher, die bleiben doch. Die kann man verschwinden lassen. Dann werden sie wieder anfangen, illegal zu drucken. Drucken? Sagtest du drucken? Diesen Sektor übernehme ich ganz persönlich. Das lass mal meine Sorge sein. Du wirst dich wundern, wie schnell sich das Blatt wenden wird. Und diese Journalisten, die sollen mich noch kennenlernen. Denen verzeihe ich kein einziges Wort. Tja, die haben wirklich einen Tritt in den Hintern verdient. Jawohl. Von denen hätte ich das am allerwenigsten erwartet, dieses verlogene Pack. Die Zeitungen werden verschwinden müssen. Ausgenommen Tribuna Ludo, die Armeezeitung und eine Illustrierte. Reicht dicke. Und was wird dann aus den Krediten? Die geben uns doch keinen einzigen Dollar mehr. Das wird sich zeigen. Ich habe mir alles genau überlegt. Wir werden dann den Spieß einfach umdrehen. Wenn die keine Kredite mehr rausrücken wollen, werden wir ihnen auch nichts mehr zurückzahlen. Der Berg ist mittlerweile zu hoch. Wir lassen uns auch nicht mehr alles gefallen. Vor allem werden wir mit der Solidarität aufräumen müssen. Ich überlege pausenlos und mir fällt nichts Vernünftiges ein. Mit den Brüdern werden wir auch noch fertig. Vor allem müssen wir die Chefs ausschalten. Das sagt sich so leicht. Die Leute werden auf die Barrikaden gehen. Dann hören die ganz auf zu arbeiten. Oh, da muss man sich die Burschen eben kaufen. Tollen Posten, Willen. Und Waleser wird Innenminister. Wenn sich der Sturm erst mal gelegt hat, dann kräht nach denen kein Hahn mehr und wir können ganz anders mit ihnen verhandeln. Ziegelhäuser gibt's genug. Die Jungen. Die Jungen sind immer noch das größte Problem. Diese scheiß Studenten. Mit denen werden wir genauso schnell fertig wie 1968. Damals ging das doch binnen weniger Tage über die Bühne. Ach, es fing an auf dem Nationaltheater. Fein ausgetrickst haben wir die. War so eine Art Nationaltheater unter unserer Regie. Ja. Und die Leute blieben alle ruhig auf ihren Plätzen sitzen, im ganzen Land. Damals steuerten wir auch noch präzise und unbeirrt. Ja, damals lagen wir genau richtig. Macht alles nichts. Wenn die zu laut randalieren, machen wir diese Unisaustelle einfach zu. Wir haben genug Intelligenz, ja. Und wenn wir wieder mal welche brauchen, verteilen wir die Abschlusszeugnisse einfach an den Sozialistischen Jugendbund. Das wäre das geringste Problem. Hab mir das während des Hofgangs alles sehr genau überlegt. Ideen hast du. Das muss man dir wirklich lassen. Ich werde alles noch theoretisch ideologisch untermauern. Nur zu den Pfaffen, zu denen ist mir noch nichts Einschlägiges eingefallen. Das ist auch mein größtes Problem. Sag mal, könnte man die nicht vielleicht, könnte man die nicht einfach einziehen? Gerade wie sie da rumlaufen. In ihren schwarzen Uniformen. Tja, ich weiß nicht. Und was soll mit den Älteren passieren? Bekommen von uns eine Rente. Aber es geht doch nicht. Die gehören noch zu einem anderen Sektor. Da werden die eben auch verstaatlicht und die Sache hat sich. So. Kirchen werden umfunktioniert in Lagerhäuser und Mühlen. Wir hätten die Müller damals nicht so hart angehen dürfen. Jetzt fehlen uns die Mühlen an allen Ecken. Hm. Und die alten Kirchen. Ja, müssen abgerissen werden. Aus den Ziegeln muss endlich mal was Nützliches entstehen. Du, die Marienkirche in Krakau. Dieser uralte Kasten. Was glaubst du, was das für einen Ziegelhaufen gibt? Daraus könnte man eine riesen Festung bauen. Hm. Ein gewaltiges Bollwerk. Wir haben gar keine Zeit mehr zu verlieren. Vor allen Dingen müssen wir die Weichen neu stellen. Alles wieder auf den richtigen Kurs bringen. Nur mit den Bauern, mit denen wird es nicht leicht werden. Diese verdammten Querköpfe. Das war Vladeks größter Fehler, dass er denen die LPGs erlassen hat. Jawohl. Nur Kollektivierung, daran geht kein Weg vorbei. Wenn wir alles neu überprüfen und korrigieren müssen, den gesamten Kurs. Da gibt es nicht mehr viel zu überprüfen. An den Bauern muss mit speziellen Methoden gearbeitet werden. Ohne Kompromiss, sonst schlüpfen uns die Burschen wieder durch die Maschen. Wir sind unheimlich gerissen. Gerissen, das stimmt. Aber vor allem haben die alles. Die warten doch nur darauf, dass man ihnen Zucker in den Arsch bläst. Und mittlerweile wissen die nämlich gar nicht mehr, wie es vor dem Krieg bei uns aussah. Ich kann dir was erzählen. Damals durfte ich Schuhe nur zum Kirchgang anziehen. Und das auch erst auf der Schwelle. Dann hat meine Mutter sie wieder versteckt. Ja, ein Jahr aus, ob es regnete oder schneite, ich lief barfuß. So standen die Dinge damals. So sah es damals aus. Die Bauern muss man in den Schwitzgriff nehmen. Sonst gehen die uns durch die Lappen. Kolchosen kriegen die, ohne Ausnahme. Schluss mit dem privaten Landbesitz. Bringt nur Unglück. Tja. Würdest du das mit übernehmen? Sehr gern. Gut. Ich überwache das persönlich. Ich sage ihr, dann ist es aus mit dem auf der faulen Haut liegen. Denen werde ich zeigen, wo es lang geht. Tja, die sind jetzt dran. Hast du die Karten bald fertig? Wir könnten endlich mal wieder Bridge spielen. Noch nicht. Außerdem haben wir keinen Dritten. Wir könnten ja mal den Opa ansprechen. Oh. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Und was passiert, wenn sie uns filzen und die Karten bei uns finden? Dann sagst du, es wären meine Karten. Oh. Oh, das geht. Erinnerst du dich an meine Karten mit den nackten Popos? Ja. Ich hatte 320 solche Kartenspiele. Hab's im Flügel versteckt gehalten. Als sie den Flügel abholten, konnte ich sie nicht mehr in Sicherheit bringen. Jetzt galt sich irgend so ein Musikus in der Philharmonie dran auf. Woran denkst du? Ich überlege. Sag mal, könnten wir nicht hier bei uns eine Solidarität gründen? Da müssten die sich für uns einsetzen. Wir würden als politische gelten und die würden für uns auf die Straße gehen. Aber wenn wir erstmal draußen wären, würden wir die uns dann vornehmen. Keine schlechte Idee. Ja? Ich glaube nur nicht mehr dran. Damals hat es auch nichts gebracht. Glaubst du, wir sollten es nicht wenigstens versuchen? Wer würde uns denn registrieren? Warschauer Bezirksgericht. So wie alle anderen auch. Glaubst du wirklich? Glaubst du, das wäre möglich? Wir beide? Selbstverwaltet und unabhängig? Eine Gewerkschaft und zwei Leute, ist das nicht ein bisschen wenig? Damals hat es doch auch gelangt. Damals hat Staschek uns sehr gefehlt. Wenn uns Staschek nicht im Stich gelassen hätte, hätte uns dieser wild gewordene Putzteufel nicht so übel mitgespielt. Staschek wusste schon immer, wie man sich die unbequemen Leute vom Hals hält. Der konnte noch hart durchgreifen. Und trotzdem alle uns sitzen lassen. Ja, reine Nervensache. Ist immer auch nicht mehr der Jüngste, unser Staschek. Ja, vor Jahren, als er mit dem Klassenfeind kämpfte, als er den Aufbau organisierte. Wir werden alle nicht jünger. Staschek, wenn wir abschreiben müssen, wenn es soweit ist. Staschek ist einfach kaputt. Schade, war schließlich immer auf unserer Seite. Hat er sich selbst zuzuschreiben. Gut, er kriegt eine Top-Rente. Was er sonst noch braucht, kratzt er sich mit seinen Orden zusammen. Der soll auf seine alten Tage mal schön zu Hause bleiben. Von uns hätte er alles haben können. Und die Rührung erdrückte, drückte dir die Stimme und presste zusammen die Kinnbacken. Ich glaube nicht, dass sie uns anerkennen würden. Aber immerhin war es keine schlechte Idee. Wenn dir wieder mal was einfällt, melde es mir sofort. Ich werde es dann unverzüglich überprüfen. Einverstanden? Ich melde dir doch jeden Gedanken sofort. Und hast du keine Hintergedanken? Ich meine, du enthältst mir wirklich nichts vor? Ich? Dir? Was denkst du hin? Du kennst mich doch jetzt seit zig Jahren, die ganze Zeit zusammen an vorderster Front, immer im Einsatz, immer in der Schusslinie. Sag mal, spinnst du? Ja. Schon gut, ich weiß ja. Manchmal kommen einem halt so Zweifel. Bist du noch eine Zwiebel? Hier. Koste die doch mal. Eine nehme ich gern noch. Danke. Vielleicht kann ich danach auch besser nachdenken. Klar. Und keine Hemmung. Lass es dir schmecken. Oh. Ja, ist gesund. Du, das muss ein sehr sorgfältiger und präziser Plan sein. Sonst bestehen für uns überhaupt keine Erfolgsaussichten mehr. Den will einfach nicht einleuchten, dass außer uns keiner mehr den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Nur wir können noch das Startschiff flott machen und in die offenen Weltmeere steuern. Du, das hast du sehr schön gesagt. In die offenen Weltmeere. Die müssen wir jetzt ansteuern. Übrigens finde ich es ziemlich merkwürdig von denen, dass die Freunde der ersten Stunde uns nicht sofort aus der Klemme geholfen haben. Dass sie uns nicht unterstützt haben, diese Brüder. Ziemlich sauer bin ich auf die. Die haben uns nicht im Stich gelassen. Die haben ihren eigenen Plan. Sie wissen ganz genau, was sie wollen. Bald ist es soweit. Dann wirst du alles begriffen haben. Glaubst du, die planen noch irgendwas? Ist doch klar, die haben eine Spezialstrategie. Hör mal. Ja. Da kommt jemand. Ich habe auch was gehört. Schritte. Zu uns? Wäre ganz lustig. Unsinn, wir müssen allein bleiben. Willst du vor Zeugen reden? Das habe ich im ersten Moment gar nicht gedacht. Jetzt sind sie vor der Tür. Staschek. Verdammt nochmal, Straschek! Hallo, alte Knaben. Ja, ich bin's. Also, Straschek, du hast uns was Schönes eingebrockt, das muss ich schon sagen. Straschek, das hätten wir von dir wirklich nicht erwartet. Warum hast du dich nicht unter das Rednerpult versteckt, so wie es abgesprochen war? Deinetwegen haben wir den Besetzungsstreik verpatzt. Jungs, das war eine Verschwörung, ein Sabotageakt. Verschwörung? Sabotageakt? Ja, hör zu, das Rednerpult. Ich wollte mich ja darunter verstecken, aber das Pult war aus einem Stück. Ein ganzer Holzblock. Wie sollte ich denn da reinkriegen? Zellengenossen war der Titel dieser Hörspielfarce von Janusz Andermann, aus dem Polnischen von Peter Lachmann. Als Dritter und Sechster wirkten mit Manfred Krug und Gerd Hauke, als Putzfrau Maria Krasner und als Daschek Arnold Marquis. Sie hörten eine Produktion des WDR unter der Regie von Klaus Mehrländer. Und nun, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis auf das künftige Programm von NDR 3. Ab 1983 ist, wie Sie sicher schon wissen, eine strukturelle Veränderung des Programmablaufs von NDR 3 vorgesehen. Mussten Sie bisher das Programm verlassen und ein anderes wählen, wenn Sie sich zum Beispiel über aktuelle politische Ereignisse informieren wollten, so können Sie in Zukunft auf NDR 3 selbst häufiger Nachrichten hören oder sich anhand anderer politischer Tagessendungen orientieren. Wenn Sie einen Blick in die Ihnen zur Verfügung stehenden Programmzeitschriften werfen, werden Sie im Übrigen feststellen können, dass auch im Rahmen der Unterhaltungsangebote dem Tagesablauf mehr Rechnung getragen werden soll. Die wesentlichen Merkmale von NDR 3 bleiben jedoch erhalten, also E-Musik, vertiefende Wortsendungen, kulturelle Informationen, Literatur und Hörspiele. Etliche dieser den Programmanspruch bestimmende Sendungen erhalten allerdings neue Sendeplätze. Unter anderem auch das Hörspiel. Seine Sendezeit von Sonnabend um 17 Uhr rückt auf den Abend um 20.05 Uhr. Dafür rückt die Oper auf den Sonntagabend. Die am Sonntag gesendeten Hörspiele entfallen, tauchen aber entweder an Feiertagen wieder auf oder in Gestalt von Kriminalhörspielen in einem vierwöchigen Turnus am Sonntagabend um 21 Uhr auf NDR 2. Was die Veränderung der Hörspielzeiten betrifft, so folgten wir dem mehrheitlichen Wunsch der Hörspielhörer, den wir mit Hilfe einer Befragung durch das Hans-Bredow-Institut ermittelt hatten. Noch einmal, die neue Hörspielzeit ab 1983 statt wie bisher am Sonnabend um 17 Uhr, am Sonnabend um 20.05 Uhr auf NDR 3.